Anton ruft mich schreiend an. Er hätte im Internet gesurft und was auf YouTube gesehen. Da wäre ein Film, der beweisen kann, dass die wahren Schuldigen alles verdrehen. 11. September, der Anschlag in USA. Ihm sei jetzt klar, dass das alles nur Lüge war. Er hätte Beweise und die liefen geschlossen auf eins hinaus. 2, 3, 4. Inside-Job. Anton ruft, es war ein Inside-Job. Durch den Hörer und in meinen Kopf. Und ich müsste ihm doch glauben. Wer's nicht versteht, ist nach Antons Ansicht blind. Hirn gewaschen und erlebt abseits der Realität. Freunde, die Titanic singt. Und als euer Captain bin ich sicher, hier ist etwas im Busch. Auch wenn ihr nachher im Meer ertrinkt, muss euch klar sein, an dem Schiff wurde gepfuscht. Eisberg voraus, glaubt ihr auch an den Nikolaus? Ein Komplott unter Deck, es reicht von Bug bis Heck. Ich habe Beweise und ich fasse zusammen vom Untergang. B, C, D. Inside Job. Die Titanic ist ein Inside Job. Das kommt sicher als ein großer Schock. Hey, ihr müsst mir auch mal zuhören. Wer's nicht versteht, ist nach meiner Meinung blind. Hirn gewaschen und erlebt abseits der Realität. Wo seid ihr Konspiranten? Wo die Illuminati? Bloß nehmt mir, was ihr wollt, nur nie meine Fantasie. Ein geiles Gitarrensolo. Das kann nur eines bedeuten: Jimi Hendrix lebt! Inside Job, das war wieder nur ein Inside Job. Immer lauter brüllt der ganze Mob. Langsam fang ich an zu zweifeln. Wer nicht versteht, ist nach Adam Riese blind. Hirn gewaschen und erlebt abseits der Realität. Seid ihr Konspiranten, wo die Illuminati? Bloß nehmt mir, was ihr wollt, nur nie meine Fantasie.